Folgendes ließ mich der Herr Jahwe in einem Gesichte schauen. Heuschreckenlarven waren da, als die Sommersaat zu wachsen begann. Es war aber Sommersaat nach der Schur des Königs. Als die das grüne Kraut des Landes ganz und gar abgefressen hatten, da bat ich, Herr Jahwe, vergib doch. Wie wird Jakob bestehen können? Er ist ja so gering. Da ließ es sich Jahwe gereuen. Es soll nicht geschehen, sprach Jahwe. Folgendes ließ mich der Herr Jahwe in einem Gesichte schauen, der Herr Jahwe befahl, mit Feuer zu strafen. Das fraß die Wasser der großen Tiefe auf, als es aber das Eigentum Jahwes fressen wollte, da bat ich, Herr Jahwe, lass doch ab. Wie wird Jakob bestehen können? Er ist ja so gering. Da ließ es sich Jahwe gereuen. Auch das soll nicht geschehen, sprach Jahwe. Folgendes ließ mich der Herr Jahwe in einem Gesichte schauen. Der Herr stand da auf einer nach dem Bleilot gebauten Mauer und hielt ein Bleilot in der Hand. Da sprach Jahwe zu mir, was schaust du, Amos? Ich antwortete, ein Bleilot. Da sprach der Herr, fürwahr, ich werde inmitten meines Volkes Israel ein Bleilot anlegen, ich will ihm nicht noch einmal vergeben. Die Höhen Isaaks sollen verwüstet und die Heiligtümer Israels sollen zerstört werden und gegen das Haus Jerobims will ich mich mit dem Schwert erheben. Da ließ Amazia, der Priester von Bethel, Jerobeam, dem Könige von Israel, Folgendes melden, Amos meutert wieder dich mitten im Reich Israel, das Land ist nicht imstande, alle seine Reden zu ertragen. Denn so hat Amos gesprochen, durch das Schwert wird Jerobeam sterben und Israel muss aus seinem Land in die Verbannung wandern. Darauf sprach Amazia zu Amos, Seher, auf! Flüchte dich in das Land Juda! Erwirb dir dort dein Brot und tritt dort als Prophet auf. Aber in Bethel darfst du fortan nicht als Prophet auftreten, denn dies ist ein königliches Heiligtum und ein Reichstempel. Da antwortete Amos und sprach zu Amazia, ich bin kein Prophet und keiner von der Prophetenzunft, sondern ein Rinderhirt bin ich und züchte Maulbeerfeigen. Aber Jahwe hat mich hinter der Herde weggeholt und Jahwe sprach zu mir, gehe hin und tritt gegen mein Volk Israel als Prophet auf. So höre denn das Wort Jahwes, du sprichst, du darfst nicht als Prophet wieder Israel auftreten, noch deine Rede wieder das Haus Isaaks ergießen. Darum spricht Jahwe also, dein Weib soll in der Stadt zur Hure werden, deine Söhne und deine Töchter aber sollen durch Schwert fallen. Dein Grund und Boden soll mit der Messschnur verteilt werden, du selbst aber auf unreinem Boden sterben. Und Israel muss aus seinem Land in die Verbannung wandern.